Die Fluglinie zwischen Pjöngjang und Dandong wurde eröffnet. Auf diesem Kurs startet das Flugzeug dienstags und freitags um 9 Uhr von Pjöngjang und landet 9.50 Uhr in der chinesischen Stadt Dandong, 9.20 Uhr in chinesischer Zeit. Es verlässt 10.50 Uhr, 10.20 Uhr in chinesischer Zeit Dandong und kehrt 11.40 Uhr in Pjöngjang zurück. Auf der neuen Fluglinie traf das erste Flugzeug mit Passagieren am 28. März in Pjöngjang ein. Die neue Fluglinie zwischen Pjöngjang und Dandong wird vielen Leuten, die den Tourismus in Korea wünschen, alle Bequemlichkeiten gewährleisten.